vergiss es ferner nicht, mit deiner Hand uns Gutes zu erweisen. So soll dich unser Staat und unser Land, das deiner Ehre voll, mit Opfern und mit Danken preisen.